Der Jude Djawid Bey war einer ihrer Führer. Genau wie in Spanien erscheinen sie nach außen hin als vollkommene und orthodoxe Muselmanen, während sie zu Hause weiterhin das messianische Judentum praktizieren. Auf diese Weise und überall bildet der Jude ein Konglomerat von nicht assimilierbaren Leuten einen Staat im Staate, den er zu zerschlagen und in seinen grundlegenden Obliegenheiten, seinen neuralgischen Zentren zu kontrollieren versucht. Seit der Fall Spaniens uns nahe geht und klassisch ist, dient er dazu, uns verständlich zu machen, was in Deutschland und in Österreich in unseren Tagen vorging. Das ganze Leben war atomisiert, verdorben. Alle Posten für Fachleute in Berlin, in Wien und allen wichtigen Städten befanden sich in jüdischen Händen, während die Deutschen sich abhärmten in der Arbeitslosigkeit und dem Elend. Jedoch, Hitler ging weniger hart mit den Aschkenasim um, als die Spanier mit den Sepharden während der Inquisition des 15., 16. und 17. Jahrhunderts. Er hat nicht versucht, sie zu bekehren, sondern wollte sie nur absondern. Alles andere ist eine nachträgliche Erfindung der Nachkriegszeit. Viele Jahrhunderte waren vergangen, seitdem ihre westgotischen Vorfahren sie aus Spanien gewiesen und die Inquisition sie in der alten und neuen Welt verbrannt hatten. Heute könnten sie auch sagen, dass die Verbrennung 6 Millionen überstiegen hat, aber sie sagen es nicht, weil es für sie nicht mehr erforderlich ist. Der Grund, weswegen wir hier dem jüdischen Problem in Spanien so viele Seiten widmen, ist darauf zurückzuführen, dass es uns darüber Aufklärung gibt, was später in der Welt geschehen sollte, wegen der Ähnlichkeit der Ereignisse, so dass wir besser die Geschehnisse des letzten Krieges durchschauen und den Lesern einige Angelegenheiten erklären können, die ihnen den Schleier von den Augen zieht, weil ihre Sinne möglicherweise durch die Besudelung einer Propaganda vernebelt waren, ein Zustand, der sogar die Gebildeten erreichte. Im Folgenden schreiben wir aus dem Buch Roths, einem jüdischen Lobredner des Maranismus, ab. Was kann ich von Spanien und Portugal sagen, wo fast alle Prinzen, der Adel und die Grafen von jüdischen Abtrünnigen abstammen? Die Klöster sind voll von Juden, viele der Domherren, Inquisitoren und Bischöfe stammen auch von Juden ab. Eine große Anzahl von ihnen sind im tiefsten Herzen überzeugte Juden geblieben, aber um auf die Güter dieser Welt nicht verzichten zu müssen, ziehen sie es vor, an das Christentum zu glauben. Darunter gibt es einige, die unter Gewissensbissen leiden und fliehen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. In Amsterdam und an anderen Orten findet man Augustiner, Franziskaner, Jesuiten und Dominikaner, die Juden sind. Andererseits gibt es in Spanien Bischöfe und Mönche, deren Eltern und Verwandte hier und woanders leben, um ihre jüdische Religion praktizieren zu können. Roth zitiert hier aus Amica Collatio von Liraborg. Im Jahre 1560 schreibt der Kardinal Mendoza y Bobadilla das Buch El Tizón de la Nobleza de España, der Makel des Adels in Spanien, um es König Philipp II. Zu widmen, in welchem darauf hingewiesen wird, dass der gesamte Adel von Aragon und Kastilien jüdisches Blut in seinen Adern hat. Es gibt die mittelalterliche Legende des jüdischen Papstes El Hanan. Diese Legende wird sich sicherlich in Kürze bewahrheiten, wenn jüdische Bischöfe und hohe Prälaten im Vatikan sind. In Chile im Jahre 1952, vor nur 34 Jahren, war der Abt der Benediktiner ein Jude aschkenasischer Herkunft. Die bekehrten Juden wurden in Spanien auch neue Christen genannt, außerdem Alboraicos von Alburak, das fantastische Reittier Mohammeds, das weder Pferd noch Maultier, weder männlich noch weiblich war. Also weder Juden noch reine Christen. Sie irrten jedoch, denn sie blieben weiterhin nur Juden, fast immer. Im 15. Jahrhundert ist ein Buch veröffentlicht worden, genannt Buch der Alboraike, in welchem sie angegriffen wurden. Das jüdische Gegenblut ist so stark, dass es bis in unseren Tagen in den Nachkommen der alten spanischen Maranen vorherrscht. Anders ist der Verrat Francos an Hitler und Mussolini nicht zu verstehen. Der Familienname Franco ist jüdisch-portugiesischen Ursprungs und bezieht sich auf Judengassen. Francaria e Rua Nova, freie und neue Straße. Freie Straßen, wo sie leben konnten, fremd für den Rest der Gemeinde. Von daher stammt der Familienname Franco, den man Subjekten gab, die sich der Freiheit erfreuten. Wenn man auch entgegnen wird, dass die Familie des spanischen Regierenden aus Galizien stammte, so ist sein Ursprung doch maranisch. Wobei es gut möglich ist, dass sein Komplize, der Admiral Canaris, Chef der Spionageabwehr des deutschen Heeres, der mit ihm zusammenarbeitete, um zu verhindern, dass Hitler Gibraltar einnimmt, auch ein alter Marane sephardischer Herkunft war, dessen Familie sich einst in Griechenland niedergelassen hatte, aus Iberien kommend. Seine bekannte Zuneigung zu Spanien hatte wohl diese heimischen Wurzeln. Es ist auch möglich, dass das Spanisch, das er sprach, das des Alfonso des Weisen war. Er war einer der großen Verräter an Hitler und unmittelbar schuldig an der nicht erfolgten Invasion in England und des verlorenen Krieges. Die Engländer haben Heydrich in Prag ermorden lassen, weil dieser die Zusammenhänge entlarvt hatte. Beinahe alle politischen Führer der Spanischen Republik waren Juden oder stammten von solchen ab, wie Juan Negrín, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Niceto Alcalá Zamora, weiter André Martí, der Schlächter von Albacete, Federico Manzini, anarchistischer Leiter. Heute ist es Enrique Mugicha Herzog, das graue Genie des Marxismus. Und der Nationalist Blas Pilar. Das erste, was der bourbonische König tat, als er den Thron bestiegen hatte, war, der Synagoge und dem großen Rabbiner einen Besuch abzustatten. Sein Vater ist Freimaurer und sicher wird er auch Blutsbande oder andere Verbindungen, sehr enge, zum internationalen Judentum haben. Wir sagten, dass wir bei diesem Kapitel der ökumenischen Geschichte Spaniens verweilen würden, bei diesem seinem Drama. Besser gesagt, bei dem allgemeinen Drama der hyperboreischen Arier, auf das sich dieses Buch bezieht, bei der Tragödie der Goten in Spanien, weil dies uns zum besseren Verständnis dieses grundlegenden Themas behilflich sein wird, wenn man es von diesem Winkel aus betrachtet, das wieder so bedeutende Thema des Blutes. In diesem Falle das Thema der Erinnerung des Gegenblutes. Sehen wir uns Fidel Castro an. Er ist Jude, obwohl er aus Galizien stammt und somit keiner zu sein braucht, da sein Name dies aussagt. Aber hier ist es so gut wie sicher, dass er einer ist, schon wegen der biografischen Eigenschaften dieses Individuums, das sich mit Leib und Seele, trotzdem er es nicht brauchte, der Sache des größten jüdischen Kahals der Geschichte ausgeliefert hat, dem sowjetischen Bolschewismus, der vom Judentum erfunden wurde und von diesem kontrolliert wird. Seine Freundschaft mit Salvador Allende Gossens, der sozialistische und marxistische Führer Chiles, war die des Gegenblutes wohlverstanden. Sie brauchten keine Worte, um sich zu verstehen.